Abschnitt 38 aus Mark Twains ausgewählte humoristische Schriften. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Mark Twains ausgewählte humoristische Schriften von Mark Twain. Prinzenverehrung. Bei meinem Besuche des Bayreuther Theaters bemerkte ich mit Verwunderung, dass während die Menge hereinströmte, jeder Einzelne sich umwandte und begierig nach einer Art offener Galerie hinblickte, auf welcher die fürstlichen Personen Platz genommen hatten. Viele von den Zuschauern schienen dabei förmlich vor Entzücken zu erstarren und konnten sich nicht wieder losreißen. Ob bei diesem Wohlgefallen an einem Prinzen Neid oder Verehrung vorherrscht, weiß ich nicht. Jedenfalls ist es eine Mischung von beiden. Auch wird der Hunger und Durst nach dem Anblick eines Fürsten nicht durch einmalige Betrachtung gestillt. Nein, er bleibt unwandelbar derselbe. Vielleicht erklärt sich diese Erscheinung aus der Freude, welche der Mensch an einem Wertgegenstand hat, den er gewinnt, ohne ihn zu erwerben. Der Taler, den du zufällig findest, freut dich mehr als die 99, die dir Mühe und Arbeit gekostet haben. Und der Gewinn im Faro oder an der Börse tut deinem Herzen ganz besonders wohl. Ein Prinz findet umsonst schon in der Wiege Macht, Ansehen, freie Zeit, unentgeltliche Verpflegung aus reinem Zufall, weil er als Prinz geboren ist. Deshalb schaut die kummervolle Armut und Niedrigkeit zu ihm auf wie zu einer monumentalen Verkörperung des Glücks. Und dann, o größter Vorzug, kein anderes Glück auf Erden ist so fest gegründet wie das seine. Der Millionär kann über Nacht zum Bettler werden. Der große Staatsmann einen Fehler begehen, man lässt ihn fallen und er wird vergessen. Der berühmte General kann eine entscheidende Schlacht verlieren und verliert dabei zugleich sein Ansehen bei den Menschen. Aber bist du ein Prinz, so bleibst du ein Prinz, das heißt ein Halbgott. Weder Unglück noch Niederträchtigkeit, weder ein hohler Kopf noch sonstige Eseleien können dich deiner Hoheit entkleiden. In der Huldigung der Menschen, mag sie verdient sein oder unverdient, besteht nach einmütigem Beschluss aller Nationen und aller Zeiten das höchste Gut auf Erden. Folglich ist die Stellung eines Prinzen die wünschenswerteste unter der Sonne. Natürlich sind in unseren Augen Fürstlichkeiten nicht das, was sie dem Europäer gelten. Wir sind nicht dazu erzogen, einen Prinzen zu vergöttern. Es würde uns genügen, ihn einmal recht gründlich anzuschauen. Dann wäre unsere Neugier befriedigt. Das nächste Mal würden wir ihm schon gleichgültiger begegnen und trachten, einen neuen zu Gesicht zu bekommen. Nicht so der Europäer. Ihm bleibt derselbe Prinz immer neu und interessant. Er veraltet nie. An einem hässlichen, nebligen, nasskalten Dezembertag vor 18 Jahren war ich einmal in London und begab mich in das Haus eines Engländers, um, wie verabredet, seiner Frau und der verheirateten Tochter einen Besuch abzustatten. Ich musste eine halbe Stunde warten. Dann kamen die Damen halb erfroren angegangen und erzählten, dass ein unerwarteter Umstand sie aufgehalten habe. Während sie am Marlborough House vorübergingen, sahen sie, wie sich eine Volksmenge versammelte und man sagte ihnen, der Prinz von Wales sei im Begriff auszufahren. Sie blieben also stehen und warteten. Nachdem sie eine halbe Stunde auf dem Bürgersteig gestanden hatten und vom Frost ganz erstarrt waren, erfuhren sie, dass der Prinz von Wales sich anders besonnen habe und gingen betrübt nach Hause. Das überraschte mich sehr. »Ist es denn möglich«, fragte ich ganz erstaunt, »dass Sie alle die Jahre in London leben und den Prinzen von Wales noch nicht gesehen haben?« Aber siehe, nun war das Erstaunen auf Ihrer Seite. »Was für eine Idee«, riefen sie, »natürlich haben wir ihn schon 100-mal gesehen.« Sie hatten ihn schon 100-mal gesehen und doch eine halbe Stunde in bitterer Kälte und Dunkelheit auf ihn gewartet, eingekeilt in einem Haufen ebensolcher Narren, um ihn noch einmal zu sehen. Ich traute meinen Ohren kaum. Aber was eine Engländerin sagt, muss man glauben, mag es noch so unwahrscheinlich klingen. Es wurde mir schwer, eine passende Erwiderung zu finden. Endlich verfiel ich auf folgende. Mir ist das ganz unbegreiflich. Selbst wenn ich den General Grant nie gesehen hätte, würde ich schwerlich solche Opfer bringen, um mir seinen Anblick zu verschaffen. Die verständnislosen Gesichter der Damen verrieten mir, dass der Sinn des Vergleichs ihnen gänzlich dunkel war. Endlich sagten sie gelassen. Das versteht sich von selbst. Er ist ja nur ein Präsident. Es steht also unumstößlich fest, dass nur ein Prinz von unvergänglichem, unerschöpflichem Interesse ist. Der General, den kein Feind besiegt hat. Der General, der nie einen Kriegsrat brauchte. Der einzige General, der eine Schlachtlinie befehligte, welche ununterbrochen 1200 Meilen lang war. Der Schmied, der die getrennten Teile unserer Republik zusammengeschweißt hat und sie so festgefügt, dass sie voraussichtlich alle Monarchien der Welt überdauern wird. Der war in ihren Augen schließlich nur ein Mensch. Ihr Prinz dagegen war weit mehr, nämlich ein Wesen aus ganz anderem Stoff, hoch erhaben über dem gewöhnlichen Sterblichen, den er überstrahlt wie die ewigen Sterne am Firmament unserer armseligen Talglichter, welche qualmen und verlöschen, von denen nichts zurückbleibt als ein Häufchen Asche und ein schlechter Geruch. Ende von Abschnitt 38.